die wollt's ihrem Vater zuliebe gerne tun. Und also bekam des Teufels rußiger Bruder die Königstochter und, als der alte König gestorben war, auch das ganze Reich. Ende von Abschnitt 100.